Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Labazin. Glück auf, wir haben heute eine Gästin. Aber zuallererst natürlich mein Co-Host, das Zeilenende. Hallöchen. Hallo. Es wäre so schön, wenn ich auch mal Gast in meinem eigenen Podcast sein könnte. Na, das können wir ja mal wieder machen nach der Wahl. Aber jetzt vor der Wahl sprechen wir erstmal mit Politik. Und zwar zum einen mit Politikern und zum anderen mit Politikwissenschaftlern. Das bin in dem Fall nicht ich, sondern auch Frau Dr. Anna Christmann. Die ist nämlich unsere allererste Gästin. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen an das Gespräch? Wir haben es nämlich schon geführt, natürlich. Also wir schneiden das dann hinter unser nettes kleines Entree. Erinnerungen, Eindrücke, worauf sollten unsere Hörerinnen und Hörer achten? Also Dr. Anna ist ja nicht nur Politikwissenschaftlerin, sondern auch Politikerin. Direktkandidatin bei den Grünen für einen der beiden Stuttgarter Wahlkreise. Das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Und keine Ahnung, also ich an eurer Stelle würde im Laufe des Interviews einfach mal zählen, wie häufig wir über Innovationen und innovative Lösungen gesprochen haben. Okay, das heißt, wir lösen einfach alles mit Technik und Innovation. Und das, obwohl wir eigentlich nicht mit der FDP sprechen, die ja eigentlich für diese ganzen technischen Ultra-Ingenieursleistungen zuständig sind. Eine Sache wollte sie gegen Ende dann doch technisch nicht lösen, traurigerweise. Aber das überlassen wir euch zum selber hören. Okay, also dann jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, wir haben heute Anna Christmann, wie schon vor 4 Jahren. Und wenn ich so den Insta-Feed angeschaut habe, hätte ich eigentlich viel, viel geilere Themen. Aber wir reden über eine Bundestagswahl. Juhu! Ich hätte jetzt auch Wissenschaft irgendwie gerne besprochen. Ich dachte, du hast die Astronautenbilder vielleicht angeschaut. Genau, das meine ich. Ja, Raketenwissenschaft ist auch Wissenschaft. Das stimmt, sogar ziemlich spannende. Ja, wir starten mit 4 Themenblöcken und haben einen launigen Einstieg. Der launige Einstieg kommt von mir und der lautet: Bauchschmerzen können Zeichen für unterschiedlichste Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sein, der Harnwege oder anderer Organe. Sie können auch seelische und soziale Probleme, persönliche Überlastung oder Überforderung widerspiegeln und sind dann Ausdruck einer psychosomatischen Störung. Was trifft denn jetzt bei den Bauchschmerzen bei den Grünen zu? Also wenn man jetzt so die letzten 4 Jahre geschaut hat, gab es immer wieder Bauchschmerzen und die können nicht alle durch Christian Lindner kommen. Also meine Bauchschmerzen sind am ehesten, dass wir nicht schnell genug vorankommen mit einigen wichtigen Themen. Bei den Grünen ist das natürlich das ganze Thema Klimaschutz, das einfach drängt, weil wir ja die Auswirkungen schon sehen. Leider gerade wieder sehr dramatisch in Los Angeles mit vielen brennenden Häusern, was natürlich sehr dramatisch ist. In Deutschland mit vielen Überschwemmungen, die wir auch dieses Jahr schon, also letztes Jahr hatten. Dieses Jahr ist ja noch relativ jung. Das zu verbinden, aber auch mit einer europäischen Stärke, mit einer Geschwindigkeit, was neue Technologien und Innovationen angeht, die wir brauchen, damit wir damit erfolgreich sein können. Das sind die 2 Bauchschmerzen, die ich am ehesten habe. Gerade wenn wir jetzt über den großen Teich kommen und sehen, wie dort jetzt quasi autokratische Ideen mit neuesten Technologien verbunden werden, dann wird es Zeit, dass Europa da dagegen hält mit Innovation made in Europe auf der Basis unserer Werte. Gut. Ich wollte eher drauf raus, weil Politik mit Bauchschmerzen ist ja immer so ein bisschen schwierig. Also Bauchschmerzen. Also Bauchschmerzen habe ich jetzt auch selten, sondern eher eine gewisse Unruhe, dass wir dort schneller werden müssen. Klima ist das perfekte Thema, Ulf. Genau. Dann holen wir unsere wohlige Wärmflasche raus oder eigentlich bräuchten wir ja mehr eine Kühlflasche. Liebe Anna, wie retten wir denn das Klima? Ja, ich glaube, genau mit dieser Verbindung, dass wir zeigen, Klimaschutz ist nicht nur wichtig für unseren Planeten und damit auch für uns Menschen, sondern ist auch ein Schlüssel für eine erfolgreiche Wirtschaft, unseren Wohlstand in Zukunft. Denn ich bin ja als Start-up-Beauftragte glücklicherweise auch viel unterwegs im Land bei sehr spannenden Unternehmen und sehe ja, wie die recycelbaren Batterien entwickeln, neue Materialien, die wiederverwendet werden können, Lösungen, die CO2 einspeichern und daraus Produkte machen. Das sind ja die Lösungen, die nicht nur dem Klima helfen, sondern die wirklich auch die Wertschöpfung bei uns am Standort generieren. Und auch natürlich Technologien wie künstliche Intelligenz können ja wahnsinnig zur Effizienz beitragen. Wir müssen sie nur dann auch beherrschen und entwickeln. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist viel Potenzial im Klimaschutz. Aber wir müssen dafür natürlich auch die Rahmenbedingungen haben, zum Beispiel mit einem CO2-Preis, dass sich das lohnt. Und wir dürfen natürlich auch nicht die Rolle rückwärts machen bei den Themen, wo wir sehr gut vorangekommen sind in der letzten Zeit, nämlich was Energieversorgung angeht. Wir hatten letztes Jahr 60% Erneuerbare im Stromnetz. Das ist Rekord und wir sind so schnell vorangekommen bei Wind und Sonne wie lange nicht. Und der Weg muss natürlich jetzt auch konsequent fortgesetzt werden, damit wir hier nicht jetzt wieder in den Backlash kommen. Okay, das ist genau 60% haben wir etwa. Euer Plan ist, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, bis 2030 etwa 80% aus erneuerbaren Energien zu schaffen. Das ist schon ziemlich ambitioniert, oder? Ja, aber wir haben ja gezeigt, wie schnell wir vorangehen können. Also ich habe es ja gesagt, es ist wirklich gerade bei Windkraft, die Anzahl der Genehmigungen ist in die Höhe geschossen in den letzten Jahren. Und auch bei Photovoltaik hatten wir jetzt Ausbaurekorde. Und wie haben wir das geschafft? Indem wir es einfacher gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch ein toller Hinweis auf viele andere Bereiche, wo die Menschen ja gerade in Deutschland auch häufiger mal zu Recht den Eindruck haben, vieles ist zu kompliziert, mit zu vielen Verwaltungsschritten verbunden. Und das hat bei der Energie geklappt. Hier haben wir Genehmigungsverfahren vereinfacht, auch zum Beispiel Balkonanlagen, was Photovoltaik angeht, simpler gemacht, auch zum Teil steuerlich erleichtert. Und dadurch gibt es jetzt diesen Boom und der wird sich auch fortsetzen, wenn die Bedingungen weiter so gut bleiben. Was damit verbunden ist, ist natürlich, dass wir das Netz besser ausstatten müssen. Natürlich eine dezentrale Energieversorgung über Erneuerbare bringt andere Anforderungen an den Netzausbau. Das ist in den letzten Jahren versäumt worden und das ist jetzt die große Aufgabe, das natürlich parallel auch hinzukriegen. Und wir werden sicherlich eben auch ein paar Kraftwerke brauchen, um die sogenannte Grundlast auszugleichen. Da setzen wir ja nochmal auf moderne Gaskraftwerke, die mittelfristig mit Wasserstoff laufen können sollen. Und so kriegen wir da zusammen auch noch mit einer Batteriespeicherstrategie einen sehr guten Mix hin, der Deutschland absehbar sehr gut mit sauberer Energie wird versorgen können. Und die muss dann auch noch günstig sein. Deswegen wollen wir da die Netzentgelte auch noch weiter runterbringen, nachdem wir die EEG-Umlage schon abgeschafft haben. Also da wollen wir auch noch weitergehen, damit der Strom natürlich nicht nur grün, sondern auch bezahlbar ist. Das klingt super. Du hast die Energiespeicher angesprochen. Also wir als leitgeprüfte Baden-Württemberger kennen ja das Problem, den Strom überhaupt von Nord nach Süd zu bekommen und Kabel durch die Republik zu verlegen. Aber ein zweites Problem ist ja natürlich, den Strom auf, wenn es Peak-Leistungen gibt, den Strom so zu speichern, dass er auch dann zur Verfügung steht, wenn mal kein Wind weht. Du hast eine Energiespeicherstrategie angesprochen. Wird das die Technologie der Zukunft sein? Werden wir alle irgendwie eine Batterie bei uns im Wohnzimmer stehen haben, wo dann der Strom für schlechte Zeiten gehamstert wird? Also der Schlüssel ist ja immer wirklich auch hier verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, die das insgesamt ausgleichen. Also erstmal kann man das Netz auch sehr gut dadurch entlasten, dass man es intelligenter macht. Da haben wir jetzt mit dem Smart Metern, den intelligenten Stromzählern, die wir endlich jetzt zum Ausrollen gebracht haben, den richtigen Weg, damit das besser möglich wird. Ne? Das ist ja eine Diskussion, die hatten wir irgendwie seit 20 Jahren mit diesen Smart Metern. Und jetzt haben wir sie ja in dieser Wahlperiode mit dem Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende, auch ein sehr schöner Titel, wie ich finde, endlich vorangebracht, weil diese Smart Meter der Eintritt sind, dass man viel besser natürlich steuern kann, wann Strom genutzt wird und wann eben nicht, nämlich auch abhängig dann von, wann ist der Strom günstig und wann ist er teurer. Und das kann man natürlich dann nutzen, damit das ausgegleicht wird und der Strom dann genutzt wird, wenn er viel da ist und dann, wenn nicht so viel da ist, eben weniger und nicht, indem ich dann mir den Wecker stellen muss, wann ich die Waschmaschine anstelle, Stelle, sondern natürlich, indem das automatisiert funktioniert. Da auch da das Schlüsselwort künstliche Intelligenz, automatische Steuerung. Und dann kann natürlich viel Puffer genutzt werden. Bidirektionales Laden bei Elektromobilität ist auch so ein Schlüsselwort, dass wenn das Auto an der Steckdose ist, das ja flexibel ist, wann das geladen wird, je nachdem, solange es nur rumsteht, ist mir das ja egal und kann das zum Beispiel als Speichererweiterung genutzt werden. Und dann tatsächlich war ich gerade bei einem ganz spannenden Startup in Stuttgart, die auch so einen Heimspeicher entwickeln, der das dann für zu Hause macht sozusagen. Da spart man dann auch noch Geld, der nämlich dann auch Energie dann einspeichert, wenn sie günstig ist und dann einfach ins quasi in den Haushalt zu Hause einspeist, wenn der Strom teurer ist. Und zusätzlich sehen wir aber auch gerade jetzt schon einen ziemlichen Boom, was wirklich größere Energiespeicheranlagen einfach auch auf Grundstücken außerhalb angeht. Denn auch daraus werden ja Geschäftsmodelle. Wenn wir einen flexiblen Stromtarif haben, kann man auch dort Geld verdienen, wenn man den Strom dann, wenn er billig ist, einspeichert und dann, wenn er dann wieder teurer ist, ins Netz reinspeist. Das heißt, hier ist auch wichtig, dass wir durch marktwirtschaftliche Mechanismen, die wir über eben intelligente Stromnetze ermöglichen und flexible Stromtarife, kriegen wir hier auch viele Probleme gelöst und zum Vorteil der Menschen, weil man dann eben auch den Strom günstiger nutzen kann, wenn man ihn dann nutzt, wenn am meisten davon da ist. Also viele Möglichkeiten und ich glaube, wichtig ist immer, dass man das Schritt für Schritt angeht, als manchmal diese Debatten, die suggerieren, als sei das alles unlösbar, sondern man sieht eigentlich, wenn man Schritt für Schritt die Probleme angeht, dann können dabei auch sehr gute Lösungen herauskommen, die auch noch innovative Startups hervorbringen. Das ist der Unterschied zwischen den Grünen und der SPD. Wenn die SPD dieses Gesetz mit den Stromzählern gemacht hätte, dann hieß das wahrscheinlich günstiges Stromzählergesetz oder sowas. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, günstigen Strom wollen wir ja auch. Der ist ja auch wichtig, weil wir den Strom natürlich für viele Lösungen auch viel mehr brauchen werden, die bisher auf fossilen Energien beruht haben. Gibt es ja auch noch andere Themen wie Wärme. Genau. Wärme, und damit lieferst du mir haufenweise Stichworte. Das ist so, die eine Lösung, wir haben jetzt beispielsweise über E-Autospeicher gesprochen und solche Sachen. Das Problem dabei ist häufig in der Debatte, ich denke dann immer so an mich, ich wohne hier in einem fünfstöckigen Wohnblock mit 25 Parteien. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Garage, da ist aber kein Stromanschluss. Über meine Wärmeversorgung entscheide ich nicht so wirklich. Die Debatte über diese Energiewende wird häufig so anhand des Eigenheimbesitzers, der Eigenheimbesitzerin geführt. Auch die ganze Wärmepumpendebatte ging ja vor allen Dingen darum, dass Robert Habeck ja in die Keller der Menschen angeblich gehen wollte, um die Heizung daraus zu reißen. Das stimmt natürlich nicht. Er wollte gleich eine neue auch einbauen. Aber wie sieht... Er bezahlt sie vor allem mittlerweile fast zu großen Teilen. Genau, und er montiert sie oberkörperfrei, habe ich gehört, sogar wenn man fragt. Ich empfinde die Debatte aktuell als sehr eigenheimgetrieben noch, gerade auch im Blick auf die Wärmewende. Wie sieht denn da die Lösung für mich armen Menschen im zweiten von 5 Stockwerken aus? Genau, also einmal Eigenheime, klar, die Debatte deswegen, glaube ich, weil das so plastisch ist und die Menschen, gerade wenn sie vielleicht neu bauen oder eben dann neue Heizung brauchen, dass natürlich die Eigenheimbesitzer sind, die sich darüber viele Gedanken machen. Und das hat sich ja jetzt aber, glaube ich, auch gezeigt, dass da eine Wärmepumpe einfach auch eine gute Lösung sein kann, die für die meisten Häuser auch sehr gut funktioniert und ja jetzt eben auch sehr gut gefördert wird. Insofern glaube ich, dass da jetzt auch in Zukunft das wieder zulegen wird, dass die Leute das auch als positive Lösung wahrnehmen. Und da wird es jetzt aber auch darauf ankommen, dass die Förderung auch verlässlich bleibt. Auch das steht ja bei dieser Bundestagswahl so ein bisschen zur Disposition, weil nicht alle der Meinung sind, dass das mit der Förderung so eine gute Idee ist. Und das würden wir natürlich gerne weiterführen, damit da auch ein verlässlicher Pfad ist für die Menschen, wenn sie jetzt auch zukünftig neue Heizungen brauchen. Nur dann muss man ja die Heizung wechseln. Wenn die noch funktioniert, darf man die auch behalten, um das nochmal zu sagen. Was Mietswohnungen angeht, größere Wohneinheiten, gilt natürlich erstmal das Gleiche, dass man da schauen muss, was sind die besten Lösungen. Oftmals ist es ja auch Fernwärme in der Stadt. Dort ist es ja wichtig, dass wir das jetzt auch mit den lokalen Wärmeplanungen verbunden haben. Das heißt ja sowieso, man muss sich erst entscheiden, natürlich logischerweise, wenn man auch weiß, wird man an ein Fernwärmenetz gegebenenfalls angeschlossen. Dort werden wir ja übrigens auch die Energie aus den Rechenzentren jetzt besser nutzen. Dort haben wir ja auch in dem Energieeffizienzgesetz zum Beispiel festgelegt, dass die Wärme, die in Rechenzentren entsteht, nicht mehr einfach irgendwo in die Luft gepustet werden soll, sondern angeschlossen an solche Netze, ne, was früher die Kraftwerke, die fossilen Kraftwerke auch oft waren oder zum Teil noch sind, die Fernwärme ermöglichen, können dann eben zukünftig viel mehr Rechenzentren sein, die wir durch die Digitalisierung brauchen. Das heißt, wenn ich ChatGPT, wen soll ich wählen? Dann sorgt die Rechenleistung, die dafür gebraucht wird, dafür, dass meine Füße warm bleiben. Ja, bei Bitcoin-Miner sind dann auch nochmal richtig. Bei ChatGPT vielleicht nicht unbedingt, weil das eher die amerikanischen Rechenzentren sind, die das dann wahrscheinlich in den USA in die Luft pusten. Aber wir wollen ja lokale und regionale Lösungen haben, auch bei KI-Modellen, die bei uns laufen. Und das sind dann die, die bei uns reinfließen. Und ganz konkret, ich war gerade am Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart, einem Aushängeschild ja unserer wunderbaren Region, auch Teil einer EU AI Factory jetzt, die erste in Deutschland. Und die bauen, also planen gerade jetzt die nächste Generation des Rechenzentrums und die wird dann ans Stuttgarter Wärmenetz angeschlossen. Das heißt, da der ganz konkrete Schritt, wo wir das auch haben. Also um die Frage nochmal zu beantworten, bei Mietshäusern stellen sich natürlich die gleichen Fragen, was die Wärmeversorgung angeht. Idealerweise sind die Hausbesitzer die das natürlich auch vorantreiben. Es gibt manchmal auch Etagenheizungen, da muss man sich halt einfach mit den Energieberatern auch auseinandersetzen, was die besten Lösungen sind. Aber generell gibt es da natürlich auch einfach die verschiedensten Lösungen, ob eine Fernwärme, Wärmepumpe. Das gilt für Mietshäuser ebenso wie für Eigenheime. Aber es macht natürlich Sinn, da sich einfach mit den Eigentümern dann auseinanderzusetzen, was die planen und wie die mit eben entsprechenden Fachleuten im Austausch sind, was die besten Lösungen sind. Gut, da hätte ich dann direkt die Frage. Und zwar, wir reden ja gerade davon, dass man Energie in Wärme umwandelt und Wärme wiederum nutzen kann. Also im Grunde könnte man doch jetzt irgendwie mal eine Strategie entwerfen, dass man den Stahl im Ruhrpott, wo er ja teilweise noch hergestellt wird, nutzt die Wärme, die dabei entsteht und dann einfach den ganzen Ruhrpott durchwärmt. Jetzt ist nur die Frage, die sich natürlich dabei entsteht, wie machen wir das mit der Industrie, die ganz viel Energie braucht? Also Stahl ist ja ein gutes Stichwort, das ja jetzt auch nochmal in der Debatte war. Der berühmte grüne Stahl, den wir in Deutschland produzieren wollen, zukünftig mit grünem Wasserstoff als neuem Energieträger. Und da stehen wir ja gerade an einer sehr entscheidenden Stelle, dass wir diese Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Auch da sind in der Vergangenheit ja die Investitionen nicht so getätigt worden, wie es gut gewesen wäre, weil wir jetzt natürlich sehr schnell dafür auch eine Infrastruktur brauchen. Deswegen haben wir ja in dieser Wahlperiode das sogenannte Wasserstoffkernnetz geplant, das jetzt in den nächsten Jahren dann umgesetzt werden soll. Also wirklich Leitungen, wo dann Wasserstoff durchfließen kann, damit er auch zur Verfügung steht an den verschiedenen Stellen. Und dann müssen natürlich entsprechende Lieferbeziehungen aufgebaut werden, wo der grüne Wasserstoff dann auch herkommt, weil es natürlich sinnvoll ist, den dort zu produzieren, wo viel Erneuerbare da sind. Das ist nicht unbedingt in Deutschland, sondern natürlich auch in anderen Teilen der Welt. Und da jetzt auch solche internationalen Lieferbeziehungen aufzubauen, möglichst mit verschiedenen Akteuren und nicht Abhängigkeiten wieder hervorzubringen von nur Einzelnen. Das hat sich ja nicht so bewährt in der Vergangenheit. Das ist die Aufgabe beim Wasserstoff. Und dann haben wir da auch eine Möglichkeit, eben auch sowas wie grünen Stahl als wirklich ein Produkt made in Germany hervorzubringen, das dann hoffentlich auch erfolgreich sein kann in Zukunft weltweit. Dafür muss es sicherlich noch günstiger werden. Im Moment ist natürlich Wasserstoff sehr teuer, weil er noch so wenig da ist. Aber das ist ja das Ziel bei grünen Technologien, dass wir sie skalieren müssen, also wirklich in die Breite bringen. Und dann werden auch Preise günstiger und dafür muss man aber jetzt die politischen Weichenstellungen auch machen. Insofern hat es mich etwas besorgt, wie glaube ich auch einige andere, unter anderem bei den Gewerkschaften, die darauf auch reagiert haben, als Friedrich Merz gesagt hat, er glaube nicht an grünen Stahl. Das ist glaube ich nicht so eine gute Idee, weil das heißt, wir machen keinen Stahl mehr dann irgendwann in Deutschland. Und das wäre natürlich schade für die Arbeitsplätze, die eben durch innovative Technologien ja vor allen Dingen gehalten werden und nicht unbedingt durch ein Weiter-so. Da komme ich direkt zu, das ist perfekte Stichwort, also als wäre es konzertiert. Ich glaube in dem Fall jetzt nicht mehr so wirklich an das Verbrenner-Thema. Das Ding ist durch und wir müssen jetzt irgendwie diese Wirtschaft umbauen. Also sehen wir zumindest, glaube ich, so. Jetzt ist nur die Frage, was produzieren wir denn dann? Also außer grünen Stahl, was produzieren wir denn eigentlich in Zukunft so nachhaltig, dass es auch noch irgendwie die deutsche Wirtschaft trägt? Also ich meine, der Dino-Grill war jetzt lange genug der Träger für die deutsche Wirtschaft. Jetzt brauchst du irgendwas anderes. Was ist es? Was macht am Ende die deutsche Wirtschaft so stark, dass sie, ja. Genau, also als Stuttgarter Bundestagsabgeordnete wünsche ich mir natürlich, dass wir auch im Automobilbereich in Zukunft auch noch stark sind. Aber wir dürfen auch nicht, wir dürfen auch nicht daran vorbei sein, dass sich die Welt eben weiter dreht und dass es riskant ist, auch nur von einer einzigen Branche abhängig zu sein, sondern man muss sich breiter aufstellen. Im Automobilbereich bedeutet es sicherlich, jetzt endlich die Kurve zu kriegen und auch was E-Mobilität angeht, wirklich vorne mitzuspielen. Deswegen habe ich vorhin auch Batterieentwicklungen angesprochen. Ich habe auch ein spannendes Unternehmen, jetzt eine Max-Planck-Ausgründung bei uns in der Region in Wendlingen sitzen, die besucht, die eben auch neue Technologien für Batterien entwickeln. Die spinnen so Metallfäden total spannend und machen das dadurch effizienter und man kann schneller laden etc. Also wenn wir mit solchen neuen Technologieentwicklungen dann auch in so einen Batteriemarkt, in den E-Mobilitätsmarkt nochmal neu reinkommen, ist darin ja auch eine große Chance. Deswegen auch gut, dass wir gerade nochmal Förderung auch für den Batteriebereich gerettet haben im Bundesforschungsministerium. Das ist eine Möglichkeit, hier wirklich nochmal stärker mit dabei zu sein. Im Übrigen auch sowas wie ein Verbrenner mit Wasserstoff hat durchaus seine Berechtigung, aber halt dort, wo es sinnvoll ist. Also die PKWs sind einfach mit E-Mobilität am effizientesten. Das wird die Technologie sein auf absehbare Zeit. Aber zum Beispiel in Landmaschinen, da habe ich auch mit Zuliefererfirmen in der Region hier Austausch, da kann es natürlich schon Sinn machen, auch mit sowas wie Wasserstoff in Zukunft als Treibstoff zu arbeiten. Und das ist dann auch noch ein Verbrenner, aber halt in einer anderen Art und Weise für andere Einsatzzwecke als jetzt im Standard PKW. Das heißt, sich bei den Automobiltechnologien da wirklich auf die nächste Generation jeweils einzustellen und das Ziel zu haben, vorne mit dabei zu sein, statt irgendwie an Altem festzuhalten, was offenkundig weltweit nicht mehr so gefragt ist, ist eine wichtige Strategie, aber dann eben auch auf andere Wachstumsmärkte zu setzen. Und da sind wir so ein bisschen wieder bei den Themen, die ich sonst auch noch machen darf. Raumfahrt beispielsweise ist ein unterschätzter Industriezweig, gilt immer so ein bisschen als Nische, haben aber tatsächlich auch Weltmarktführer bei uns in der Region, unter anderem mit TESAT in Backnang, die Lasertechnologien für Satelliten entwickeln, die weltweit verkaufen, und das ist ein Wachstumsmarkt, bis hin natürlich zu solchen innovativen Themen wie Quantencomputing, wo wir jetzt einige Startups haben, und natürlich auch künstliche Intelligenz, wo wir ja auch mit Aleph Alpha ein spannendes Unternehmen aus Baden-Württemberg haben, wo wir jetzt auch sehen müssen, wie wir das in Wertschöpfung umsetzen. Das ist die breite Aufstellung, die wir industriell brauchen, um in Zukunft unseren Wohlstand zu sichern und eben weniger Abhängigkeit nur von einer einzigen Branche, Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Breite und dann daraus Unternehmen wachsen zu lassen. Das ist der Weg, der uns da wieder aus dem geringen Wachstum, was wir ja schon seit Jahren haben, herausführen kann. Jetzt sehen wir das relativ ähnlich, glaube ich. Die eigentliche Frage ist, sieht das diese Autoindustrie eigentlich auch schon? Also wissen die das schon? Also ich glaube, die Erkenntnis ist deutlich gewachsen. Es ist ja einfach die Realität. Ich glaube, es ist immer gut, sein Handeln an der Realität auszurichten. Wenn man sich den Markt in China anschaut, ist es eindeutig, wie groß der Anteil dort der E-Mobile ist und wie klein der deutsche Anteil an diesen E-Mobilen ist. Dann sieht man, dass man da nachsteuern muss. Und ich sehe es jetzt mehr und mehr, dass die Investitionen dort auch in diese Bereiche getätigt werden. Aber wichtig ist schon, dass wir hier auch in Deutschland zeigen, dass wir ein wichtiger Standort sind für diese Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten auch der Unternehmen. Gerade wenn es um solche innovativen Fragen geht, wie auch Wasserstoff, wünsche ich mir natürlich, dass dann unser Mittelstand oder unsere Automobilindustrie diese Forschung und Entwicklung auch hier bei uns am Standort macht. Ich meine, Bosch hatte zum Beispiel ja auch mal eine Entwicklung in der stationären Brennstoffzelle, wo sie dran sind. Das sind ja alles Themen, die wir zum Teil dann auch unterstützen mit auch EU-Geldern in diesen berühmt-berüchtigten IPCEI-Projekten. Ich weiß nicht, wer das kennt. Important Projects of Common European Interest. Bisschen komplizierte Abkürzung, aber bedeutet, dass wir für solche Schlüsseltechnologien natürlich dann auch EU-Gelder zur Verfügung stellen, damit diese Entwicklung hier stattfindet. Machen wir zum Beispiel ja auch in der Mikroelektronik auch ein Beispiel für eine Technologie, in der wir unsere Abhängigkeiten reduzieren müssen. Und da ist es dann auch gut, dass wir solche Förderinstrumente haben, die hier solche F&E-Aktivitäten ansiedeln. Perfekte Frage dazu. solche Anträge sind ja immer so ein bisschen Bürokratie. Da muss ich ja immer, ich lese überall Bürokratie abbauen. Wir sprechen immer über Bürokratie als etwas Negatives, aber irgendwie müssen ja die Vorschriften, die da mal irgendwann gefunden wurden, also so Mindeststandards zumindest, müssen ja eingehalten werden und die muss ich ja nachweisen. Dafür ist dann die Bürokratie nötig. Wie sieht denn Entbürokratisierung wirklich aus, auch bei den Grünen jetzt, weil am Ende des Tages ist ja vieles, was jetzt bürokratisch geregelt ist, wenn ich ein Haus bauen möchte, habe ich mal irgendwann gelernt, muss ich, wenn ich ab einer gewissen Größe zumindest mal Fahrradstellplätze mit einplanen und dies und das und so und jenes. Das sind bürokratische Hürden. Okay, aber irgendwie doch auch sinnvoll. Was heißt jetzt Entbürokratisierung tatsächlich? Entbürokratisierung heißt wirklich, jede Regel auf den Prüfstand zu stellen. Und ich habe es ja am Beispiel der Energiewende vorhin schon ein bisschen gesagt, da ist uns das auch gelungen. Unter anderem übrigens mit sogenannten Praxischecks. Das heißt, man holt wirklich alle Beteiligten, die solche Prozeduren dann durchmachen, zusammen und fragt genau Schritt für Schritt, okay, was muss ich dafür jeweils machen? Was muss ich für Unterlagen bereitstellen? Was gibt es für Prüfungen? Und welche davon kann ich weglassen? Und das muss die entscheidende Frage sein. Und das haben wir gerade bei der Genehmigung von Windkraftanlagen ja gemacht, wo wir auch eine Umweltprüfung zum Beispiel haben weggelassen und auch manche Einspruchsrechte tatsächlich reduziert, einfach weil sie zum Teil redundant waren. Man kann nicht bei jeder Regel einfach sagen, wir lassen jetzt alle weg, weil gewisse Regeln haben eben auch eine Berechtigung. Aber man muss gut trennen, welche sind das und welche haben sich einfach angesammelt und haben vielleicht auch einen perfektionistischen Ansatz, den wir so nicht brauchen. Und das ist, glaube ich, schon was wir selbstkritisch uns fragen müssen in Deutschland. Wir haben häufig gerade auch Regeln, die zum Beispiel europaweit gelten, wie im Datenschutzbereich, bei uns einfach zu perfektionistisch umgesetzt und immer noch am besten den Goldstandard obendrauf. Das brauchen wir nicht, sondern ich glaube, das Ziel gerade von Europa ist es ja, hier einen gemeinsamen Binnenmarkt zu haben, gemeinsame Regeln. Und dann sollten wir das auch so umsetzen, wie das auch andere Länder tun und nicht immer noch einen draufsetzen. Deswegen hat ja auch gerade Robert Habeck vorgeschlagen, beim Datenschutz wegzukommen von diesen 16 Zuständigkeiten verschiedener Landesdatenschutzbeauftragter. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, da voranzukommen, aber wir müssen es halt jetzt endlich mal tun, weil das nervt erstens alle und zweitens behindert es wirklich ja auch Innovationen, wenn man mit Daten arbeiten will, was im digitalen Bereich ja nun ganz viel der Fall ist, und wir wollen da wirklich einfache Datenverfügbarkeit, und deswegen müssen wir auch an solche Themen ran. Weiß Markus Söder schon, dass er seinen Datenschutzbeauftragten hergeben muss für einen Bundesdatenschutzbeauftragten? Ja, eben, das ist mit den Ländern manchmal nicht so einfach. Vielleicht gibt es auch eine Lösung, dass die durchaus noch Landesdatenschutzbeauftragte bleiben dürfen, wie es natürlich im Föderalismus auch erstmal der Fall ist. Das heißt, um das zu ändern, bräuchte es auch eine teilweise Föderalismusreform. Das ist natürlich immer eine herausfordernde Angelegenheit. Deswegen gibt es auch Ideen, und im Gesundheitsdatenbereich machen wir das jetzt auch schon, dass man einfach sagt, für ein Thema ist dann halt ein Land zuständig und das gilt dann aber auch für alle, sodass ich nicht auch noch 15 andere fragen muss. Das ist ja auch eine Lösung, dass ich einfach, wenn ich ein Forschungsprojekt habe oder wenn ich als Unternehmen mit Daten arbeiten möchte, dass ich halt einen fragen muss und nicht noch 15 andere. Damit wäre ja auch schon was gewonnen. Ja, das könnte man dann vielleicht auch bei der Landesbauordnung noch in die Bundesbauordnung einfach überführen. Apropos Bauordnung, ich hätte auch noch einen Vorschlag für eine Regel. Einfach keine Wahlschweizerin mit Axt in der Nähe von Windrädern. Ja, ich meine, ist ja ein interessanter Vorschlag. Die meisten Gemeinden finden, glaube ich, ihr Windrad zwar nicht hübsch, aber praktisch. Absolut, zumal sie ja jetzt auch davon profitieren können. Wir haben ja auch ermöglicht, dass Kommunen quasi was zurückbekommen können, an den Gewinnen von Windrädern beteiligt werden können. Also es ist auch noch wirtschaftlich sehr attraktiv. Ja, und die Idee, eine günstige und saubere Energiequelle wieder abzuschaffen, scheint mir nun wirklich rein wirtschaftlich ziemlich hanebüchen. Und ja, vor allem, weil die Dinge, die jetzt stehen, laufen ja bereits. Also die jetzt abzubauen, wäre quasi geschenkte Energie zu verschenken. Aber ja, manchmal muss man auch Grips investieren. Investieren ist auch das nächste Stichwort. Nämlich, wir sprechen ja immer davon, dass die Politik in Dinge investiert, und alle Investitionen in Wirtschaft landen irgendwann in der Wirtschaft und landen dann irgendwann auf Konten von Superreichen. Ja, kommen dann möglicherweise nicht wieder zurück in die Wirtschaft, weil manche behalten einfach liebend gerne sehr viel Geld, um in irgendwelchen Listen einfach ganz weit oben zu sein. Wie ist denn das jetzt mit der, diesen Menschen das Geld wieder wegnehmen, so Vermögenssteuer? Gibt's dafür eine Lösung? Also wir hatten es ja jetzt über mehrere Jahre nicht. Das ist, die wurde ja ausgesetzt und es gab irgendwie keinen Drang, die wieder einzuführen. Ich glaube, mit der FDP war jetzt auch in der Fortschrittskoalition kein Fortschritt zu machen, zumindest bei der Vermögensteuer. Genau, also ich glaube, den Superreichen das Geld wieder weg. Ja, also ich würde jetzt gar nicht quasi da polemisieren wollen gegen Menschen, die viel Geld haben. So grundsätzlich, ne, haben wir unterschiedliche Vermögensaufteilungen. Das ist auch erstmal okay, dass man Geld verdienen darf. Aber es stimmt, wir brauchen natürlich vor allem eine solidarische Beteiligung aller Menschen an den Kosten, die ein Staat auch hat. Und das muss natürlich gerecht zugehen. Und deswegen finde ich es richtig, wenn man sich natürlich darüber Gedanken macht, wie sieht so ein faires und solidarisches Steuerkonzept auch aus. Da kann Vermögenssteuern eine Rolle spielen, sicherlich ab wirklich hohen Summen, dass wir damit nicht die gut verdienende Mittelstandsfamilie treffen. Das kann nicht das Ziel sein. Auch bei den Immobilienpreisen, die wir derzeit haben, kann auch eine Million schnell mal an Vermögen zusammenkommen, wenn man alleine eine Immobilie besitzt. Das muss man, finde ich, berücksichtigen, dass man da auch nicht die Falschen trifft, sondern es geht da sicherlich, wenn um hohe Vermögen. Viel wichtiger finde ich persönlich aber noch wirklich auch Steuerschlupflöcher zu schließen. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, gerade zum Teil im Immobilienbereich, in anderen Dingen, wo man durch geschicktes Hinrechnen weniger Steuern zahlen kann. Dazu haben jetzt gerade auch Kolleginnen von mir aus der Partei auch nochmal Konzepte vorgelegt, wie man diese Steuerschlupflöcher schließen kann und wie man vor allen Dingen auch eben besser die Steuern wirklich bekommen kann, die wir heute schon haben. Also das ist mir auch ein Anliegen, dass wir einfach mal das auch durchsetzen, was wir am Steuerrecht schon haben und da eben nichts verloren geht. Auch das ist schon mal eine erste gute Möglichkeit, wirklich die Steuern zu bekommen, die wir haben. Aber ansonsten ist es auch einfach nochmal wichtig, wir haben ja jetzt auch viel von Steuererleichterungen nochmal auch bei den anderen Parteien in der Diskussion. Wir haben ja Konzepte vorgelegt, wo wir wirklich vor allem die im mittleren Einkommensbereich gerade auch Familien entlasten wollen. Gerade wenn man so ein Einkommen vielleicht von 40.000 bis 60.000 Euro im Jahr hat, was ja wirklich so die sind, die dann gucken müssen, wie sie auch mit dem Geld gut hinkommen, dass wir da eher eine Entlastung haben und dann wirklich eher bei hohen Einkommen auch zum Teil ein bisschen mehr Belastungen haben als vorher. Andere Parteien schlagen das anders vor, gerade FDP und CDU. Das hat jetzt das ZDW ja jetzt auch nochmal durchgerechnet, haben die meisten Entlastungen bei den Leuten, die am meisten verdienen. Das halte ich jetzt auch nicht für die beste Idee. Und wenn es darum geht, quasi mit Steuererleichterungen auch unsere Wirtschaft wieder anzukurbeln, was ja auch in der Debatte ist und was ja grundsätzlich richtig ist, dass wir sie ankurbeln müssen, da schlagen wir ja stattdessen eine Investitionsprämie vor. Also nicht per se Steuererleichterungen, sondern wirklich dann, wenn ich investiere am Standort, weil das wollen wir ja, eine Steuererleichterung von 10%, damit es hier attraktiv ist, bei uns auch zu investieren. Also das sind, glaube ich, die Rahmenbedingungen, die ich für ein Steuersystem für sinnvoll halte. Die entlasten, die nicht so viel haben, die ein Stückchen mehr zur Verantwortung ziehen, die viel haben und Unternehmen vor allen Dingen dann entlasten, wenn sie am Standort investieren, auch mit einer Forschungszulage zum Beispiel, die wir ja ausgeweitet haben, auch wenn man wirklich Forschung und Entwicklung betreibt als Unternehmen hier bei uns am Standort, kann man auch das ja anrechnen und kriegt dafür Rückvergütungen und ich glaube, das ist dann das, was eine soziale Marktwirtschaft auch zu Recht ausmacht. Ich habe mal irgendwann BWL studiert und da habe ich mal irgendwann was von Bilanzierung gelernt. Und auf der einen Seite habe ich das haben und auf der anderen habe ich das aktiver und passiver und so weiter. Wir sprechen jetzt also von Entlastungen. Das heißt auf Deutsch, wir nehmen weniger ein und geben ein bisschen mehr raus sogar im Zweifel. Das könnte sogar helfen im Kleinen, weil es ja die Binnennachfrage ankurbelt und die Wirtschaft wieder nach vorne bringt. Jetzt habe ich nur das Problem, ich habe ja ex post und ex ante. Also ich habe heute und ich habe morgen. Wenn ich also heute mehr Geld rausgebe und weniger einnehme und morgen vielleicht mehr einnehme, weil ich heute mehr rausgegeben habe, darf ich das ja nach der Schuldenbremsenlogik heute nicht mehr? Also wo die schwäbische Hausfrau quasi zum Herr Meier zur Bank geht und sagt, hier Herr Meier, ich tät gerne einen Kredit habe, ich tät mir gerne das Häusle kaufe, weil das kann ich ganz einfach abbezahlen, kann der Staat mit der Schuldenbremse das ja jetzt nicht mehr? Also die schwäbische Hausfrau ist quasi für den Staat tot? Ja, vielen Dank für die hervorragende Erläuterung der Investitionsregel für die Schuldenbremse, die notwendig ist. Und das ist ja, glaube ich, auch bekannt, dass wir als Grüne dafür eintreten. Und ich glaube, genau mit der schwäbischen Hausfrau erklärt auch Cem Özdemir das immer sehr gerne. Insofern freut es mich, dass das Beispiel schon in die Breite vorgedrungen ist, weil es nämlich genau so sinnvoll ist. Und wenn wir sehen, was wir für Investitionsbedarfe haben, gerade auch in die Infrastruktur, und das ist mir wirklich ein Anliegen, ne? Die Leute erleben die Kinder in den Schulen, in welchem Zustand die Gebäude zum Teil sind. Wir alle erleben es, wenn wir Bahn fahren. Manche machen es vielleicht leider schon weniger, weil wirklich die Verspätungen in letzter Zeit stark zugenommen haben, einfach weil die Infrastruktur nicht auf dem neuesten Stand sind. Die bröckelten Brücken kennen auch alle. Und dann das ganze Thema Digitalisierung, wo ich wirklich sagen muss, da sind wir auch in den letzten Jahren jetzt nicht schnell genug vorangekommen, sondern müssen da ja wirklich auch endlich schaffen, dass man mit einer Verwaltung vernünftig kommunizieren kann. Wir schlagen ja eine Deutschland-App vor, in der man ganz einfach am Handy mit der Behörde vor Ort in den Austausch treten kann, ohne dass man in irgendwelchen Schlange stehen muss oder Termine vereinbaren muss. Also all diese Investitionen und nicht zuletzt auch in diesen Zeiten leider, aber so ist es in dieser Realität in Verteidigung und Sicherheit, all diese Investitionen werden wir unter den aktuellen Bedingungen der Schuldenbremse eben nicht hinkriegen. Und deswegen sagen wir, man muss sich da ehrlich machen und braucht eine Investitionsregel. Das heißt, wir behalten die Schuldenbremse bei. Das ist auch wichtig. Wir wollen jetzt nicht sagen, kommt nicht mehr so drauf an, scheuen Tore auf, alles raushauen, was geht. Das ist nicht unser Ziel, sondern geht ja sowieso nicht. In der EU gibt ja EU-Gesetze. Genau. Da, wo es aber wirklich, sagte der Österreicher. Ja, sehr gut, genau, danke für diese Faktenergänzungen. Und genau, es geht darum wirklich, wo es Investitionen sind in auch unsere zukünftige Wertschöpfung und da brauchen wir mehr Spielraum und da sind andere Wahlprogramme aus meiner Sicht einfach auch nicht transparent, weil die eben nicht durchfinanziert sind. Das Wachstum, was es haben müsste, um die Ausgaben auszugleichen, die zum Beispiel in einem CDU-Wahlprogramm drinstehen, das ist nun wirklich nicht realistisch, sondern da müsste man schon mal ehrlich sagen, wo das Geld herkommen soll, wenn man nicht an eine solche Investitionsregel der Schuldenbremse denkt. Ja, aber gibt es denn dafür eine politische Mehrheit, das zu reformieren? Weil die sehe ich halt, also wenn wir die CDU jetzt mal wirklich als die nehmen, die es nicht wollen, sehe ich da irgendwie keine politische Mehrheit. Also sicherlich sind, also die FDP ja sowieso, die war ja auch schon in dieser Wahlperiode die Schwierigkeit, und das hat ja gesehen, wo es hin zu uns jetzt geführt hat. Also ich bin nach wie vor nicht sehr glücklich damit, dass wir jetzt auch keinen Haushalt mehr beschlossen haben für dieses Jahr, weil man das natürlich eine Schwierigkeit für viele bedeutet, die auch auf Bundesgelder angewiesen sind, die jetzt ohne Haushalt schwieriger fließen. Also man sieht, dass das in der Realität an Grenzen gestoßen ist. Und ich glaube, diese Erfahrung wird auch eine CDU sehr schnell machen. Also ich bin schwer gespannt, wenn Friedrich Merz in der Verantwortung sein sollte, wie er denn dann das, was er in Aussicht gestellt hat an Steuererleichterungen und an auch Verbesserungen, gerade im Bereich Digitalisierung, Innovation, wie er das dann umsetzen möchte und vor allen Dingen, wie er auch unsere Bundeswehr weiter unterstützen möchte unter diesen Voraussetzungen. Das wird ihn, glaube ich, sehr schnell treffen, dass die Realität eine andere ist, als das in seinem Wahlprogramm aufgeschrieben ist. Und das empfehle ich immer, wenn man sich da lieber an dem orientiert, was in der Wirklichkeit ist. Und insofern glaube ich, dass man hier einfach vor der Wahl nicht sehr transparent ist von Seiten der Union und das nach der Wahl anders aussehen wird, weil alles andere ist einfach schwer darstellbar, wie es sonst funktionieren soll. Ja, ich hätte da noch eine Idee. Vielleicht hat der Friedrich Merz ja einen Geheimplan und möchte irgendwie doch noch, also der hat ja so ein bisschen in der Finanzbranche gearbeitet und in der Wirtschaft und der weiß vielleicht noch ein bisschen was. Vielleicht weiß der ja tatsächlich noch, wie man die Betrügereien bei Cum-Cum und Cum-Ex doch noch aufklären kann. Und vielleicht holt er da noch für den Staat ein bisschen Geld raus. Oder wird das irgendwie noch aufgeklärt? Können wir da einen Haken hintermachen und sagen, okay, da haben sich ein paar sehr, sehr schnell sehr, sehr reich gemacht. Jetzt ist es nicht mehr so richtig möglich, möglicherweise. Und wir haken dieses Geld aber als Staat einfach ab. Oder gibt's da noch irgendwo? Das ist der Punkt, den ich vorhin auch schon gemacht habe, dass wir gerade was Steuerschlupflöcher angeht, da auch noch mal ran müssen. Das ist ja auch das, was wir vorschlagen. Gibt es im Konkreten dann einige Punkte, die, wie gesagt, unsere Finanzpolitiker auch aufgeschrieben haben. Es gibt ja auch diesen Verein Finanzwende, der dort so arbeitet. Und ich glaube, da gibt es schon einige Vorschläge, die man sich anschauen sollte. Und das ist sicherlich ein Teil. Ich meine, ein anderer Teil ist auch, wo können wir effizienter werden? Ich finde, das muss man sich auch immer anschauen. Es geht ja auch immer um unsere Sozialsicherungssysteme, aber zu suggerieren, man könnte jetzt im sozialen Bereich so viel einsparen, dass man damit die Investitionen tätigen kann, die eigentlich notwendig sind. Also da würde man schon ganz schöne Einschnitte in sozialen Systemen haben. Und das ist nichts, was ich jetzt für richtig halten würde oder wie als Grüne, sondern man kann sicherlich bei der einen oder anderen Stelle schauen, dass wir möglichst natürlich auch mit einem Wirtschaftswachstum weniger Menschen haben, die auch Unterstützung brauchen. Aber in der Summe ist es einfach unrealistisch oder ein harter Einschnitt in soziale Versorgungssysteme, was wir nicht für richtig halten würden. Ja, man muss, glaube ich, Friedrich Merz mal irgendwann erklären, dass man dem Bürgergeldempfänger das Bürgergeld nur einmal wegnehmen kann und nicht mehrfach. Ja, zumal es ja auch dazu Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht gibt, dass es auch einfach ein menschenwürdiges Mindestversorgungsstandard gibt, unter den man auch gar nicht drunter darf nach unserem Grundgesetz. Insofern so zu tun, als seien da sonst was für Spielräume, wie du auch richtig gesagt hast, ist einfach auch Quatsch. Selbst wenn man es. Naja, wobei, man muss ja dazu sagen, es ist aktuell, ich habe das irgendwo gelesen von einem großen liberalen Philosophen, der hat gesagt, es ist der Mindeststandard plus zu viel, plus 12 Euro, glaube ich, zu viel oder sowas waren es, glaube ich. Ja, genau. Also das ist der Spielraum, den es gibt. Insofern viel Spaß beim Kürzen. Ja, das ist eine gute Aufgabe für wen auch immer, der das dann in Zukunft übernimmt. Noch kurz zu Cem Özdemir, wenn der jetzt Ministerpräsident wird in Baden-Württemberg, gibt's dann eigentlich die S-Bahn nach Bad Urach? Das hätte ich noch gern gewusst. Bestimmt, dass man nach Bad Urach kommt, hat ja wohl auch eine hohe Priorität. Ist sehr schön, ich war auch schon mal da am Wasserfall in der Nähe. Ich hoffe, ihr auch. Kann ich sehr als Spaziergang empfehlen. Ich kann nur sagen, es gibt da immer noch keine S-Bahn. Der Cem hat das nämlich irgendwann mal in einer Rede gegen die AfD gesagt. Er fährt in seine Heimat und steigt da in die S-Bahn. Die gibt's bis heute nicht. Aber ja. Aber ja, also das ist doch Vision, vielleicht macht er dann gute Arbeit. Dafür gibt's jetzt das Deutschland-Ticket, indem man immerhin mit einem einzigen Ticket mit der S-Bahn durch ganz Deutschland fahren kann. Dauert nur ein bisschen. Das erste 9-Euro-Ticket, das 59 Euro kostet. Man muss aber umsteigen. Also man kann nicht mit einer S-Bahn fahren. Das ist wichtig zu erklären. Ja, da sieht man eben auch mal ein paar. Die regionalen Vielfalt der S-Bahn-Systeme in Deutschland kann man dann betrachten. Aber ich finde, es ist schon echt ein großer Fortschritt. Also das will ich wirklich mal sagen. Gerade in Stuttgart, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Wir hatten ja auch in Stuttgart dieses Waben-System, das sehr kompliziert war. Und das war damals, muss ich jetzt an der Stelle mal hervorrufen, die große Errungenschaft von Fritz Kuhn als Oberbürgermeister in Stuttgart, dass wir eine Zone für Stuttgart haben, was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Und jetzt sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben eine Zone in ganz Deutschland. Das finde ich wirklich ganz hervorragend. Und glaube, das ist, also ich finde es eine wahnsinnige Erleichterung, dass man jetzt, egal in welcher Stadt man ist, einfach in Bus und Bahn steigen kann, wenn man das Deutschland-Ticket hat. Und das macht es so viel einfacher, wie öffentlicher Verkehr auch einfach sein sollte, damit es wirklich eine attraktive Alternative ist. Also ich wohne ja in der Zwischenzeit in Leipzig und wann immer ich mit Menschen aus dem Westen rede, sagen die, wir hatten ja aber auch eine Zone. Dementsprechend, die gab es schon mal in Deutschland, nur die waren nicht verkehrstechnisch super. Aber damit würde ich mal das Thema gute Arbeit einläuten und genau. Da ans Zeilenende nochmal. Wir haben schon über die Sozialsysteme gesprochen. Also es gibt ja immer diesen Vorschlag, man könnte ja irgendwie Leistungen kürzen, um Gelder einzusparen. Wenn ich jetzt aber das System der Krankenversicherungen richtig verstanden habe, dann ist ja, je mehr ich verdiene, desto mehr Beiträge zahle ich ja auch. Das heißt, wenn ich mehr verdiene, wenn alle in Deutschland mehr verdienen, dann ist das super für die Krankenkassen, weil dann kriegen die mehr Beiträge rein und dann sind sie auch wieder finanziert. Deshalb fordert ihr, glaube ich, auch, dass der Mindestlohn gerechter wert soll und angehoben. Habt ihr euch auf eine Summe verständigt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also genau, 15 Euro ist immer das, was jetzt im Raum steht. Das wäre, glaube ich, einmal so ein Sprung, der einfach jetzt auch angesichts von Inflation und anderen Teuerungen sicherlich nicht mal richtig ist. Und dann ist es ja schon aber auch sinnvoll, dass man den dann immer entsprechend auch der Lohnentwicklungen anpasst in Zukunft. Aber diesen Sprung nochmal auf 15 Euro ist was, was wir auch mit unterstützen. Ist das politisch, also jetzt nicht von den Mehrheiten her durchsetzbar, aber funktioniert das eigentlich auch in einem System? Also so wie ich den Mindestlohn verstehe, wird der ja in einer Kommission gebildet zwischen Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmervertretern. Und eigentlich soll die Kommission ja unabhängig von der Politik arbeiten. Also brauchst du da auch nochmal Reformen oder schreibt ihr dann einfach einen Brief an Verdi, dass die bitte für 15 Euro verhandeln sollen. Also so wurde es ja jetzt auch schon gemacht bei der letzten deutlicheren Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro. Das war auch eine politische Entscheidung. Und ich glaube, das ist so die Realität, in der wir jetzt gerade angekommen sind, ist so eine gewisse Mischung aus zu sagen, wo es mal größere Sprünge auch nochmal braucht, weil einfach die Realitäten da auch die Kommissionsberatungen überholt haben. Grundsätzlich finde ich es aber auch richtig, dass diese Kommission auch weiterhin eine Rolle spielt. Und wir hatten ja jetzt auch quasi immer kleinere Anpassungen nochmal, nachdem die Erhöhung auf 12 Euro war. Sind wir jetzt, ich weiß es jetzt nicht, aufwendig bei 12 Euro und ein bisschen was im Moment. Und das ist sozusagen eine Kombination zu sagen, ab und zu braucht es da doch auch nochmal ein bisschen stärkere Erhöhungen, einfach auch aus der politischen Betrachtung der realen Verhältnisse. Und gleichzeitig aber dieser Kommission auch weiterhin eine Rolle zu geben, halte ich für wichtig für die zukünftige Weiterentwicklung auch. Okay. Genau. Dann würde ich gerne zum Abschluss, genau das Thema ist ja, was sind die Bedingungen für gute Arbeit? Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Das ist ja auch dein Thema. Ich glaube, das hat man im ganzen Interview bemerkt, wie sehr du dich für Zukunftstechnologien interessierst und wie viel Wert du darauf legst, dass Deutschland innovativ ist. Gibt es auch Ideen, wie, also letzten Endes muss ich ja dann am Ende, als Ingenieur, der ich nicht bin, aber tun wir mal so, als wäre ich, muss ich ja der Innovative sein. Gibt es Pläne, wie ich dann auch innovativ sein kann in Richtung Fortbildungen? Soll es ein Fortbildungsgeld beispielsweise geben oder wie wird dafür gesorgt, dass ich weiter am Puls der Zeit bleiben kann und nicht beim Daimler weiterhin Verbrennerautoren Motoren schrauben muss? Genau, also Weiterbildung ist ja immer ein riesiges Thema, gerade jetzt natürlich in diesen Transformationsbereichen. Insofern ist das Beispiel schon ganz richtig, weil wir haben ja zwei gegenläufige Entwicklungen so ein bisschen in Deutschland. Einerseits Branchen, die eben aus den bekannten Gründen, die wir am Anfang schon diskutiert haben, gerade ein bisschen schwieriger dastehen und zum Teil auch Arbeitsplätze abbauen, was natürlich eben auch bei uns in der Region jetzt ein Thema ist, das man sehr ernst nehmen muss. Auf der anderen Seite wir ja aber auch ganz viele Bereiche haben, in denen wir ganz dringend Leute suchen. Also insgesamt haben wir ja eher einen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Und um das zu matchen und die Leute natürlich auch zu unterstützen, da sich auch rechtzeitig weiterzubilden, das ist sicherlich eine politische Aufgabe. Und die besteht einerseits durchaus auch bei den Firmen und die sind da ja zum Teil auch aktiv, aber andererseits hier natürlich auch Weiterbildungsmaßnahmen noch stärker zu unterstützen, auch in Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur, Jobcentern. Da geht sicherlich noch mehr, als wir das bisher sehen. Und das übrigens kombiniert natürlich auch mit so Themen wie Sprachförderung nochmal auch von Menschen, ne, die von außen zu uns gekommen ist. Ich glaube, das muss man auch einfach nochmal wieder betonen, dass da viele dabei sind, die wir gut gebrauchen können und die dann aber natürlich auch eine Unterstützung brauchen, dass sie wirklich auch gut Deutsch lernen und sich dann hier gut auch an den Arbeitsmarkt einfinden können. Okay. Das heißt, wird es da politische Programme geben? Ich meine, ich komme jetzt aus dem Landkreis Böblingen, ne? Hallo nach Stuttgart, an die große Stadt nebenan. Das heißt, wir haben ja einen gewissen Überschuss an Ingenieuren mit Verbrennertechnologiekenntnissen. Was wir nicht haben, sind Kindergärtner. Wird es da zukünftig dann Weiterqualifizierungsmaßnahmen geben, dass die dann da hinkommen, wo sie als Fachkräfte gebraucht werden und dann die Ingenieure von morgen erziehen und die Ingenieurinnen natürlich? Also ich glaube, man muss immer realistisch bleiben. Quasi nicht jede Ingenieurin, jeder Ingenieur ist vielleicht für die Kita geeignet, sondern natürlich muss es irgendwie auch zu den Leuten passen. Und ich weiß jetzt quasi nicht auswendig jedes Programm, das es da zum Teil auch schon gibt. Es gibt natürlich gerade für Kitas schon verschiedenste Quereinstiegsprogramme auch, wie man in einem späteren Zeitpunkt auch noch Erzieherin oder Erzieher werden kann. Auch ich glaube, der Baden-Württemberg hat da ein paar Programme, die kenne ich jetzt gerade nicht alle auswendig. Aber das ist im Grunde das richtige Ziel, dass wir sowohl Quereinstiegsmöglichkeiten haben. Ich finde auch, was das Thema Programmieren, künstliche Intelligenz angeht, übrigens, das ist ein Riesenthema. Das würde ich gerne ausweiten. Da war ich auch zum Beispiel in Singapur unterwegs, die ein Programm haben, wo sie Leute aus allen möglichen Berufshintergründen, die sicherlich dann, ne, vielleicht ist Ingenieur dann da gar nicht so schlecht, so eine gewisse Nähe zu solchen Technikthemen haben, die ein halbes Jahr ausbilden mit Grundkenntnissen und dann mit einem geförderten Programm in Unternehmen schicken, wo sie dann KI-Projekte umsetzen. Und so habe ich tatsächlich so eine Win-Win-Situation. Ich gewinne neue Talente, die dann auch KI umsetzen können. Und ein Unternehmen hat ein konkretes Problem gelöst mit KI. Und das ist ein Beispiel für wirklich solche Weiterbildungsmaßnahmen auch nochmal, die einfach sehr viel für den Standort tun, für die Leute persönlich, die damit eine neue Karrierechance bekommen. aber auch für uns, die wir genau solche Leute dann auch brauchen. Also solche Programme nochmal stärker auch auf spezifische Themen auszurichten, wo wir einen hohen Bedarf haben, ist sicherlich etwas, was wir in der Zukunft noch mehr tun sollten. Das heißt, da müssen dann aber auch alle Ebenen miteinander reden und auf ihre... Ja, so kompliziert muss das vielleicht auch gar nicht sein. Also ich bin ja manchmal auch dafür, die Dinge ein bisschen einfacher zu machen. Ne? Also wir haben irgendwie einen Fraunhofer, wir haben Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, da sind viele kluge Leute, die können sicherlich auch gut ein paar Weiterbildungsprogramme mal anbieten. Dann ist quasi das Geld, was dafür benötigt wird, denen dafür die Ressourcen zu geben und vielleicht eben eine Kombination, dass man auch Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich dann darauf zu bewerben, dort Projekte zu bekommen, wo dann die Leute konkret in den Unternehmen arbeiten können. Sowas gibt es im Übrigen auch schon in so Pilotanwendungen. Es gibt zum Beispiel einen spannenden Bereich im Green AI, also nachhaltige KI, wo man KI zu Ressourceneinsparungen einsetzt. Und da gab es jetzt schon 20 Pilotprojekte, wo Leute vom DFKI eben in die Unternehmen reingegangen sind und dort Projekte umgesetzt haben. Das sind so spannende Beispiele, wie dass man, eins fand ich ganz faszinierend, im Orthopädie-Bereich, wo man ja diese Einlagen braucht und dass man das jetzt digitalisiert und nicht mehr irgendwelche Schaumstoffabdrücke braucht, die dann eben auch Müll produzieren, sondern jetzt kann man das halt digital diese Fußabdrücke nehmen, die man da braucht für die Einlage. Also nur, um es mal plastisch zu machen. Und das war ein Projekt, das wurde dann in den Unternehmen umgesetzt. Und wenn man sowas auch noch machen kann, wo man dann Leute in diesen Projekten auch anlernt, diese Technologien anzuwenden und zu KI-Fachkräften ausbildet, dann wäre das eben noch besser für das, was wir am Arbeitsmarkt brauchen. Sehr schön. Dann lieber als letzte Frage ja eigentlich nur noch, ob diese grüne AI dann zukünftig auch irgendwie, dass man da auch Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten anlernen kann. Ich glaube, ich wäre ganz froh, wenn wir noch einen menschlichen Kanzler oder Kanzlerin hätten und noch keinen KI-Roboter dafür brauchen. Das wäre doch eine ganz gute Sache für unser Land. Wunderbar. Dann blicke ich zu meinem Kompagnon. Ich bin mit meinen Fragen durch. Hast du noch abschließende Worte? Ja, sicher. Und zwar, natürlich wollen wir logischerweise dir natürlich auch eine Minute oder so einfach den Raum lassen und einfach unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, warum uns eigentlich Grüne wählen am 23. Februar. Ja, ich glaube, Grüne stehen für die Themen, die ansonsten leicht in diesen Zeiten hinten runterfallen können. Nämlich genau diese innovativen Wege in der Energieversorgung bei grünen Innovationen jetzt kraftvoll weiterzugehen. Ich glaube auch nochmal besonders für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein gutes Miteinander und sind da einfach eine Zukunftspartei. Übrigens auch für starke Rollen, auch für Frauen in der Gesellschaft, um das vielleicht auch nochmal mit unterzubringen. Alles Themen, die dann in der Weltlage gerade auch eher unter Druck geraten. Und deswegen glaube ich und würde mich Unterstützung dafür freuen, dass starke Grüne in einer nächsten Bundesregierung einen großen Unterschied machen, weil wir sonst in einigen Bereichen eine Rolle rückwärts befürchten müssen. Und das wäre, glaube ich, für die Zukunft unseres Landes nicht hilfreich, sondern ich würde mich freuen, wenn wir wirklich das, was wir an Erneuerung angefangen haben, jetzt auch weitermachen können bei einer Erneuerung unseres Wohlstands. Das ist das, was wir brauchen. Last but not least, die allerletzte Frage, wie ist das jetzt eigentlich? Schwarz-Grün wird ja immer so ein bisschen kolportiert. Lassen wir mal den Bayern raus. Wie viel Bauchschmerzen passen in die Grünen, um so eine Koalition zu tragen am Ende des Tages? Das ist jetzt die Abrundung, dass wir wieder bei den Bauchschmerzen vom Anfang landen. Hervorragend herbeigeführt. Also, ich möchte einfach, dass wir als Grüne möglichst stark werden, weil dann haben wir die Möglichkeit, einfach zu verhandeln, auch mit anderen demokratischen Parteien und werden das tun. Von solchen ausschließenden Aussagen halte ich überhaupt nichts, weil wenn wir unter Demokraten zu viel ausschließen, dann bleiben am Ende nur undemokratische Optionen übrig. Das sehen wir gerade in Österreich. Deswegen ist das überhaupt nicht hilfreich, sondern wir werden sicherlich als Grüne da offen sein für Gespräche. Und je mehr Unterstützung wir haben, desto besser können wir unsere Themen dann natürlich durchsetzen. Wunderbar. Dann vielen Dank für das Interview. Herzlichen Dank euch. Hat Spaß gemacht.